Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Babaorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Die Gallier haben nur eine Angst, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fallen könnte. Und der Augenblick scheint nun gekommen, denn das kleine, uns wohlbekannte Dorf wird von einem schrecklichen Unwetter heimgesucht. Die oberen 10.000 sind im Haus von Häuptling Majestix versammelt. Und Miraculix, unser Druide, ist bei seinem Jahrestreffen im Kamutenwald. Der hätte uns beschützt. Was haben wir denn zu befürchten? Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein Gewitter über dem Dorf entlädt. Diesmal ist es ein bisschen stark, gebe ich zu, aber... Soll ich uns Mut ansehen? Oh, das ist Taranis, der Donnergott. Er protestiert. Der spinnt ja nicht, der Taranis. Unser Druide ist zwar nicht da, doch Teutates, unser Stammesgott, beschützt uns. Möglich, aber Sukellus, der Totengott, könnte geweckt werden. Belenus, der Heilgott, überwacht Sukellus. Und vergesst nicht, dass Jesus, der Lebensgott, mit Sukellus Hand in Hand arbeitet. Doch wenn Ebona, die Kriegsgöttin, Zwietracht unter ihnen gesät hat? Oh ja, die haben viele Götter, die Gallier. Mehr als 400 tummeln sich im Pantheon. Für alles und für jedes gibt es einen Gott. Für Bäume, Straßen, Flüsse. Und um sich da besser zurechtzufinden, haben wir die Götter durchnummeriert. Bonna, die Schutzgöttin des Rheins, trägt zum Beispiel die Nummer 53. Oh! Was machen wir bloß? Was machen wir bloß? Wie wär's mit Essen? Obelix hat recht. Hören wir auf mit dem Gejammer und amüsieren wir uns, bis es wieder aufgehellt hat. Ich könnte euch zur Abwechslung was singen. Nun, Majestix, unser Häuptling, willst du den Besucher nicht willkommen heißen? Ja, wer bist du? Ein verirrter Wanderer, der vom Unwetter überrascht wurde. Gewähre mir Zuflucht unter deinem Dach, bis sich der Zorn der Götter gelegt hat. Ja, es scheint so, als ob Peperona, die Göttin des Pfeffers, die anderen Götter gereizt hätte. Kennst du die? Das muss einer aus einer Seitenlinie sein. Das prüfen wir nach. Tipp ein, Wanderer. Mein Haus ist dein Haus. Was können wir dir zur Stärkung anbieten? Er hat sicher großen Hunger. Ich hab noch ein Wildschwein und einen Rest Ziegenmilch. Bringt alles her! Ich leiste ihm Gesellschaft, während er seine Ziegenmilch trinkt. Gesellschaft leistet Obelix vor allem dem gebratenen Wildschwein, das er mit Genuss verzehrt, während der Wanderer an einer Schale Ziegenmilch nippt. Neugierig bestaunen die Dorfbewohner den Fremden. Wie heißt du, Wanderer? Mein Name ist Lügfix. Ich kehre da ein, wo ich gut aufgenommen werde. Ich wusste, dass ein Gewitter aufzieht. Da habe ich mich beeilt, dein Haus zu erreichen, weil ich wusste, dass man auf deine Gastfreundschaft zählen kann. Selbst wenn einige hier eine merkwürdige Auffassung vom Milch- und Wildschwein teilen haben. Aber das wusste ich ja auch. Wieso wusstest du das alles? Ich bin ein Seher. Ein Seher? Ein Seher? So. Einer hier ist ein Ungläubiger und das hat Taranis gar nicht gern. Das ist sicher dieser Idiot, der schon wieder singen wollte. Der stört Taranis schon die ganze Zeit. Aber ganz und gar nicht. Entschuldige meine Leute. Die müssen sich immer streiten. Ich weiß. Die Skepsis von Asterix ändert nichts daran. Unter diesem Haufen von Göttern, die sie beschützen und bedrohen, wollen die Völker der Antike ihr Geschick im Voraus erfahren. Hier ist es angebracht, eine Klammer aufzumachen. Eine Klammer, in der die Rede sein soll von Sehern, Orakeln, Propheten, Auguren, Eingeweideschauern und allen Interpreten der sibyllinischen Bücher. Oh Seher! Werden die Götter die Ernte begünstigen? Die Seher deuten die Zukunft aus dem Flug der Vögel. Ja, Bauer. Die Götter werden es regnen lassen, um dein Feld fruchtbar zu machen. Aus dem Appetit der heiligen Gänse, vor allem aber aus den Eingeweiden der Opfertiere. Selbst die Allergrößten befragen die Auguren. Und solange Brutus bei dir ist, O Cäsar, hast du nichts zu befürchten. Wenn auch einige Seher eine vernünftige Vorstellung davon haben, was die Zukunft bringen wird, so reden die meisten doch nur Unsinn. Kurz, es sind Scharlatane, die von der Leichtgläubigkeit, der Angst und dem Aberglauben der Menschen leben. Klammer zu. Bitte, Seher, sag mir, ob uns jetzt der Himmel auf den Kopf fällt. Dazu brauche ich ein Tier, in dessen Eingeweiden ich lesen kann. Man könnte es ja mit einem gebratenen Wildschwein versuchen. Es ist kein Wildschwein mehr da, Obelix. Oh. Und aus dem, was von dem anderen übrig ist, kann man nicht mehr viel lesen. Aber der Hund da könnte uns helfen. Ich lese sehr gut aus Hunden. Wer meinen Igelfix anrührt, fängt einen. Vorsicht! Was Obelix sagt, geht meistens in Erfüllung. Tut mir leid. Dann kann ich der Götterwille nicht erfahren. Das Gewitter wird aber immer schlimmer. Ich kann einen Fisch bringen. Ich verkaufe welche. Das könnte gehen. Wir Seher kaufen unsere Lektüre oft beim Fischhändler. Diese Tradition hat sich gehalten. Auch heute noch wickeln die Fischhändler ihre Ware in Zeitungen, damit die Käufer etwas zu lesen haben. Es dauert nicht lang, bis Verleihnix mit einem Fisch zurückkehrt. Gespannt beobachten die Dorfbewohner, wie Lügfix, der Seher, den Fisch aufschneidet und dessen Innereien studiert. Bei Borvo, dem Gott der Quellen, und bei Damona, der Verse, und was die Ungläubigen auch davon halten mögen, ich sehe, dass euch der Himmel nicht auf den Kopf fallen wird und dass auf Regen Sonnenschein folgt. Ach, da bin ich ja froh. Ich sehe aber auch, dass es Streit geben wird. Wenn Miraculix hier wäre, würde er euch warnen, diesem Schwindler zu glauben. Eine Schande ist das. Aber Asterix, der Fisch hat gesprochen. Aus diesem Fisch kann man nur lesen, dass derjenige, der ihn isst, krank wird. Und wieso, wenn ich fragen darf? Weil er alt ist, dein Fisch. Ja, die allerneuesten Neuigkeiten waren's nicht, das stimmt. Doch wenn ich aus dem Hund lesen könnte, würde uns das sicher bestätigen. Kein Mensch hat uns je gelesen und uns wird auch keiner lesen. Mein Fisch? Alt? Gib's ruhig zu. Aber jetzt ist er ausgelesen. Da solltest du ihn wieder zumachen und wegräumen. Oh, na warte. Wie so oft, wenn es in dem kleinen, uns wohlbekannten gallischen Dorf um Fische von Verleihnix geht, endet die Diskussion auch diesmal mit einer Prügelei. Sehr zum Ärger von Asterix, der mehr Verstand von seinen Freunden erwartet hatte, jedoch sehr zur Freude von Lügfix. Schließlich hatte er den Streit vorhergesagt. Und noch eine weitere Prophezeiung von ihm scheint sich zu bewahrheiten. Der Himmel fällt unseren Galliern heute nicht auf den Kopf. Das Gewitter verzieht sich. Wie ich sagte, auf Regen folgt Sonnenschein. Doch jetzt werde ich euch verlassen. Andere brauchen mein Wissen. Hab Dank für die freundliche Aufnahme. Den sind wir los. Ich hoffe, ihr hört jetzt auf, euch wie Idioten zu benehmen. Aber Asterix, Er hat gesagt, dass auf Regen Sonnenschein folgt. Na und? Und der Streit? Er hat den Streit vorausgesagt. Er hat schnell kapiert, dass Streitereien bei uns an der Tagesordnung sind. Außerdem gibt's immer Streit, sobald von deinen Fischen die Rede ist. Das ist nicht wahr. Jedenfalls käme das nicht vor, wenn sie frisch wären. Meine Fische sind frisch! Während die Dorfbewohner erneut sehr intensiv über Fische diskutieren, entfernt sich Lügfix gemächlich vom Ort des Geschehens. Wenn ich das geahnt hätte, dass die derart naiv sind, wie der Zufall so spielt, bin ich hier mal wieder genau richtig. Dabei habe ich mich zuerst so geärgert, als ich von dem Gewitter überrascht wurde. In der Hütte von Majestix übernimmt währenddessen die Herrin des Hauses das Regiment und beendet die Prügelei auf charmante gallische Art. Raus! Alle raus! Alle, habe ich gesagt! Aber Minchen, ich bin doch hier zu Hause. Was willst du denn mit dem Besen, Minchen? Raus! Gute Mine hat ihre Gründe, warum sie so plötzlich ganz allein sein möchte. Sie will nämlich nicht, dass jemand beobachtet, wie sie Lügfix in den Wald folgt. Seher! Seher! Wartet auf mich! Ich muss vorsichtig sein. Aus dem letzten Dorf haben sie mich mit Fußtritten gejagt. Die waren gar nicht so dumm da. Seher! Bitte geh nicht weg. Ich möchte dich nach meiner Zukunft fragen. Nein, da sind mir zu viele Ungläubige in deinem Dorf. Der Kleine mit dem gelben Schnurrbart und das Monstrum, das nicht will, dass man aus einem Hund liest. Das sind doch Barbaren. Die musst du nicht beachten. Bitte bleib. Wenn ich ins Dorf zurückkehre, wird es Schwierigkeiten geben mit deinen Barbaren. Kannst du die zwei nicht davonjagen lassen? Asterix und Obelix davonjagen? Oh nein! Na ja, ich könnte mich ja so lang auf dieser Lichtung hier aufhalten. Oh ja! Und ich sorge dafür, dass Asterix und Obelix nicht mehr in den Wald gehen. Ich bring dir alles, was du brauchst. Essen und... Nein, nein! Wir Seher führen ein Leben in Meditation. Bring mir lediglich was zu lesen. Wildschweine, Hühner, Kuchen, Servisia. Du liest auch aus Servisia? Am besten, wenn sie frisch gezapft ist. Das sollst du alles haben. Nun sag mir, was die Götter für meine Zukunft vorgesehen haben. Wie der Flug dieser Schwalben mir sagt, wirst du nicht dein ganzes Leben in diesem Kaff verbringen. Aber mein Mann ist der Häuptling hier. Höhere Aufgaben warten auf ihn. Die Kissen könnte ich auch noch brauchen. Holt ihn vielleicht mein reicher Bruder Homöopathix als Teilhaber nach Lutetia? Genau. Jetzt lass mich allein. Ich muss meditieren. Während Lügfix auf der Waldlichtung meditiert, eilt Gute Mine fröhlich ins Dorf zurück. Aber ihre Freude wird getrübt, denn auf dem Rückweg begegnen ihr zwei uns recht vertraute Wildschweinjäger. Asterix, Obelix, wo geht ihr hin? Wildschweine suchen. Ein wenig Lektüre kann uns nicht schaden. Ich verschlinge sie sogar. Und dazu geht ihr in den Wald? Mit den Wildschweinen ist es wie mit den Pilzen. Sie wachsen unter Bäumen. Nur sind sie alle genießbar, nicht wie die blöden Pilze. Los, kommt mit. Ich lade euch zu mir zum Essen ein. Hä? Aber... Ebenso verwundert wie Asterix und Obelix über die unerwartete Einladung ist Majestix, als seine Frau plötzlich Besuch mit nach Hause bringt. Ich bringe Gäste mit, Schnäuzelchen. Schnäuzelchen? So hast du mich seit unserer Hochzeit nicht mehr genannt. Ich hab dich verkannt, Schnäuzelchen. Ich weiß, dass wir bald sehr glücklich sein werden. Biet biete deinen Freundinnen eine Servisia an, während ich das Essen zubereite. Neuzündchen. Was gibt's denn da zu lachen? Entschuldige. Schnäuzelchen, unser Schnäuzelbart. Jetzt reicht's aber langsam. Darf ich fragen, weshalb du die zwei Spaßvögel eingeladen hast? Nun, weil es die beiden besten Krieger des Dorfes sind, Schnäuzelchen. Solange unser Druide, der uns den Zaubertrank braut, nicht da ist, müssen wir sie gut behandeln. Die Römer könnten das Dorf angreifen, Schnäuzelchen. Ach, die Römer rühren sich im Augenblick überhaupt nicht. Bei denen weiß man nie, Schnäuzelchen. Asterix und Obelix sollten das Dorf nicht mehr verlassen und schon gar nicht in den Wald gehen. Wir gehen aber nun mal gern in den Wald. Schnäuzelchen! Ihr geht gern in den Wald, ja? Na schön, ihr bleibt hier und bewacht das Dorf. Das ist ein Befehl. Recht so, Schnäuzelchen. Ihr werdet jeden Tag hier essen. Auf die Art kann ich euch am besten über... verwöhnen. Wenn die Blödmänner jeden Tag hierher kommen, müssen sie aber aufhören zu lachen. Nun, da Asterix und Obelix im Dorf bleiben müssen, hat Gute Miene freie Bahn, um Lügfix, den Seher, im Wald mit Lektüre zu versorgen. Oh Seher, ich hab dir etwas mitgebracht, woraus du meine Zukunft in Lutetia lesen kannst. Ach, bin ich dumm. Die Gans hat ja gar keine Innereien mehr. Die ist ja gefüllt und gebraten. Macht nichts. Vollen Bauch studiere ich auch. Du bekommst schöne Kleider, das schönste Haus der Stadt und wirst zur feinsten Gesellschaft von Lutetia gehören. Oh, wie schön. Ein Geheimnis bleibt im Dorf der Gallier nicht lange ein Geheimnis. Schon bald wissen fast alle im Dorf, dass der Seher auf der Lichtung im Wald zu finden ist. Sie überhäufen ihn mit gebratenen Wildschweinen, Hühnern, Obst, Servisia und allerhand anderen Leckereien. Lügfix sagt ihnen dafür eine wunderbare Zukunft voraus. Du sollst meiner Frau gesagt haben, mein Geschäft würde aufblühen und ich würde meine Fische hier in Großmärkten verkaufen. So ist es. Weitere Einzelheiten kann ich nur aus Gold lesen. Genügen auch Sesterze? Ja, aber zum offiziellen Kurs. 100 Sesterze machen ein Goldstück. Während alle anderen Dorfbewohner in den Wald pilgern, müssen Asterix und Obelix auf Befehl von Majestix zu Hause bleiben. Und langsam kommen den beiden die Pilgerströme in den Wald seltsam vor. Methusalix? Warum schleppst du denn die schwere Amphore mit dir rum? Ich gehe in den Wald. Einen heben. Sehr merkwürdig. Da tut sich doch was. Was sich hier tut? Alle gehen in den Wald und sehen zufrieden aus. Und ich komme hier um vor Langeweile. Wo gehst du hin? Für Hinkelsteine ist jetzt keine Saison. Und Idefix stirbt fast vor Sehnsucht nach Bäumen. Wenn andere mit Fischen oder Geflügel in den Wald gehen, dann kann ich da auch mit meinem Hund spazieren gehen. Ich pfeife auf Schnäuzelchen. Zur großen Freude von Idefix marschiert Obelix trotz des Verbots geradewegs in den Wald. Ah, das ist doch eine ganz andere Luft als im Dorf. Was, Idefix? Komm, wir suchen Wildschweine. Die sind sicher schon ganz unruhig, weil sie uns so lange nicht gesehen haben. Such, Idefix, such! Hast du dich erschreckt, mein Kleiner? Das musst du nicht. Wir erschrecken doch die anderen. Tatsächlich erschrickt jemand, als Obelix der Spur von Idefix folgt und eine Waldlichtung betritt. Das Monstrum, der Hundeleser. Der Anblick von Obelix entsetzt Lügfix so sehr, dass er schnurstracks auf den erstbesten Baum flüchtet. Asterix hat dir doch gesagt, du sollst verschwinden! Komm runter, oder ich reiß den Baum aus! Ich sehe eine blonde Frau, eine sehr schöne, junge, blonde Frau, die große Krieger mit roten Zöpfen liebt. Hey, mit roten Zöpfen? Verwirrt kehrt Obelix ins Dorf zurück. Ist er einer der großen Krieger mit roten Zöpfen, von denen Lügfix gesprochen hat? Und wer mag die schöne blonde Frau sein? Na, wie war der Spaziergang im Wald? Obelix? Hast du Wildschweine gefunden? Ja. Nein, ich weiß nicht. Sie kommen alle völlig verdreht aus dem Wald zurück. Ich muss doch mal sehen, was da vor sich geht. Entschieden macht sich Asterix auf den Weg in den Wald. Auf einer Lichtung findet er einige Kissen, Amphoren und allerhand Leckereien. Das Lager des Sehers. Aber es ist verlassen. Hallo, ist da wer? Gute Miene. Warum trägst du ein gebratenes Wildschwein in dem Wald? Wo ist er? Wo ist wer? Du hast ihn verjagt, obwohl dir dein Chef verboten hat, in den Wald zu gehen. Großes Unheil wird über unser Dorf kommen. Der Seher hat mich gewarnt. Der Seher? Halt, gute Miene, so warte doch! Aufgeregt läuft gute Miene zurück ins Dorf und verkündet die Neuigkeit. Asterix gelingt es kaum, ihr zu folgen. Asterix hat den Seher verjagt! Das ist Wahnsinn. Der Seher hat großes Unglück vorausgesagt, wenn er verjagt würde. Das war sehr unüberlegt von dir, Asterix. Mich hat ja ebenfalls gewarnt, der Seher. Ah, du hast ihn also auch um Rat gefragt. Nun ja, einmal. Wer regiert, muss in die Zukunft sehen und... Hört mal, wenn ich gewusst hätte, dass der Seher im Wald ist, hätte ich ihn natürlich verjagt. Aber ich wusste es doch gar nicht. Die ganze Sache ist mir ein Rätsel. Des Rätsels Lösung findet sich in diesem Augenblick im befestigten Römerlager Klein Bonum, wo der Seher Lügfix dem Centurio des Lagers vorgeführt wird. Ave Centurio Gaius Auscus. Ave, dein Rapport. Melde gehorsam die von euch befohlene Patrouille erfolgreich durchgeführt. Wir fanden auf einer Lichtung dieses Individuum und die Erklärung, die es abgab, erschien uns nicht ausreichend. Bist du einer von den Verrückten aus dem Dorf, die uns immer noch Widerstand leisten? Ich? Aber nein, ich leiste niemandem Widerstand. Ich bin nur ein Seher. Ein Seher? Ein richtiger gallischer Seher? Oh ja, ich sehe beispielsweise, dass ihr bald befördert werdet. Dein Pechseher. Wir haben Befehl von Rom, alle gallischen Seher festzunehmen. Unsere Auguren haben Cäsar gewarnt, dass die gallischen Seher seine Sicherheit gefährden würden. Du kommst also in ein Arbeitslager, wo du... Nein, nein, nur das nicht. Spaß beiseite. Ich bin kein richtiger Seher. Ich bin ein Scharlatan. Ich nutze die Gutgläubigkeit der Leute aus, damit ich leben kann, ohne zu arbeiten. Du hast gerade vorausgesagt, ich werde befördert. Aber nein, das ist doch nur Unsinn. Seht mal. Ich würde auch sagen, dass... Wenn ich deine Meinung hören will, frage ich dich, du Idiot. Der Kerl hat mich nicht überzeugt. Er ist verdächtig. Zu Befehl, Centurio. Ich werde dich mit den Würfeln auf die Probe stellen. Dann wird sich zeigen, ob du ein Seher bist. Sag eine Zahl zwischen 1 und 12. 7. Da bin ich unbesorgt. Ich habe noch nie Glück gehabt. 7. Na bitte. Was? Legt ihn in Ketten. Ich habe sofort gewusst, dass er ein echter Seher ist, als er mir prophezeit hat, dass ich befördert werde. Nein, wenn ich ein echter Seher wäre, hätte ich vorhergesehen, dass ihr eine 7 würfelt. Dann hätte ich 8 gesagt. Denn dann hättet ihr mich nicht für einen Seher gehalten, weil ihr ja eine 7 gewürfelt habt und keine 8.

Wir sind gleich beim Dorf. Es rührt sich zwar nichts, aber bei den Galliern weiß man nie. Stillgestanden! Freiwilliger vor als Spätrupp! Hier! Du nimmst den Seher mit! Das hätte ich voraussagen können. Ich weiß! Aber nein, so meinte ich das nicht. Abführen, Centurio! Während der Optio und Lügfix ins Dorf gehen, um herauszufinden, ob die Bewohner tatsächlich verschwunden sind, liegen am Waldrand zwei Gallier auf der Lauer und beobachten, was vor sich geht. Du, Asterix, zwei sind reingegangen. Wir können doch nicht zusehen, wie die Römer sich bei uns gemütlich machen, oder? Gemütlich wird's denen nicht, das verspreche ich dir, Obelix. Auf ein Zeichen des Spähtrupps setzen sich die Legionäre von Kleinbonum in Bewegung. Ach, es ist immer wieder ein erhebendes Gefühl, eine Stadt zu befreien. Stillgestanden! Bericht, Optio! Man könnte sagen, wie leer gefegt, O Centurio. Legionär? Ja, O Centurio. Geh nach Rom. Cäsar Bericht erstatten. Sag ihm, ganz Gallien ist besetzt. Und dann wird er dich fragen, ganz? Du antwortest ihm, ganz. Und er wird verstehen. Oh, jawohl, O Centurio. Da werdet ihr sicher befördert, wie es der Seher vorausgesagt hat. Sicher. Aber nie im Leben. Wieso? Haben die Götter was Schlechtes für meine Zukunft vorhergesagt? Aber das weiß ich doch nicht. Antworte, oder ich lasse dich in deinen eigenen Eingeweiden lesen. Nein, nein, ihr werdet befördert. Also wird er abgeführt. Während Centurio Ausguss mit Lügfix seine berufliche Zukunft diskutiert, schmieden Asterix, Obelix und Idefix im Wald ebenfalls Pläne für die Zukunft der Römer. Wir lassen doch nicht zu, dass die hier bleiben, Asterix. Los, wir drei gehen hin und werfen sie raus. Nein, denen verpassen wir eine Lektion. Allen, den Römern, dem Seher und auch denen aus dem Dorf. Keine Angst, Obelix. Es wird im Dorf wieder ein Fest geben. Denk an meine Worte. Na, Kinder, ein Wildschwein jagen? Miraculix, unser Druide. Schaut, Kinder. Ich hab den goldenen Kessel gewonnen, als bester Druide bei unserem Jahrestreffen im Carnutenwald. Ein sehr interessantes Treffen übrigens. Der Druide Informatix hat uns tolle Dinge über die Zukunft unseres Berufes erzählt. Stimmt das nicht, Kinder? Ich werde es dir erklären, O Druide. Und so berichtet Asterix Miraculix von den Römern im Dorf, von Lügfix und seiner Prophezeiung und von der Flucht der Dorfbewohner. Verpestete Luft? Wodurch die Gesichter die Farbe des Lebens verlieren? Ich habe da ein paar amüsante Zutaten mitgebracht. Der Wind wird bald drehen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Holt mir diesen schönen Topf vom Wagen. Im Nu ist ein Feuer angezündet und Miraculix braut in seinem neuen Topf einen ganz besonderen Zaubertrank. So, gleich ist er fertig. Darf ich mal kosten? Nein, Obelix. Nur noch eine Prise hiervon. Vorsicht, Kinder. Kommt weg vom Rauch. Das riecht bestimmt gut. Oh, nein! Obelix, nicht! Obelix, aufwachen! Weißt du, Asterix, wir machen ja nie Wortspiele. Sonst könnte ich jetzt sagen, meine Idee ist umwerfend. Wie umwerfend die Idee von Miraculix ist, bekommen vor allem die Römer zu spüren, die das Dorf der Gallier eingenommen haben. Denn Taranis, der Sturm- und Donnergott, verhält sich ruhig und hilft mit leichter Brise Abgase zu verbreiten, die 50 vor Christus noch ungewöhnlich sind. Langsam zieht der Rauch des Zaubertranks vom Wald Richtung Dorf wo es sich Centurio Ausguss auf dem Häuptlingsthron von Majestix bequem gemacht hat, um über die Zukunft von Lügfix zu entscheiden. Einen Seher wie dich könnten wir schon brauchen. Ja, aber Befehl ist Befehl, wie ich zu sagen pflege. Und wenn's ein Seher ist, muss er abgeführt werden. Aber ich hatte doch vorausgesagt, die Luft im Dorf würde verpestet sein. Und? Riecht es hier etwa schlecht? Findet ihr nicht auch, dass es hier auf einmal komisch riecht? Komisch riecht? Ja, komisch riecht. Das erinnert mich ein bisschen an das Viertel in Rom, in dem ich wohne. Wohnt ihr neben einer Gerberei? Er hat es gewusst. Der Kerl ist ein Seher. Aber ich... Centurio! Hier draußen stinkt es wie die Pest! Was? Pest? Ich bin ein alter Kämpfer und habe so manches Lager und manche Kaserne gesehen. Aber sowas wie hier habe ich noch nicht erlebt. Centurio Ausguss überzeugt sich selbst von der Lage der Dinge. Im Dorf findet er seine Legionäre, die sich mit grünen Gesichtern und Stöhnen vor Übelkeit auf den Boden winden. Sieh doch, Seher! Sieh, die Götter gehorchen dir! Aber nein, das ist doch nicht möglich! Trompeter! Blas zum Sammeln! Wir räumen dieses höllische, von den Göttern verfluchte Dorf! Oh nein! Wenn ich in die Trompete blase, geht's bös aus. Nicht nur die Römer sind in den Genuss der verpesteten Luft gekommen, auch ein Dorfbewohner, Trubadix. Eilig läuft er zum Strand und rudert hinüber zur kleinen Insel, auf die die übrigen Dorfbewohner geflüchtet sind. Na, was hab ich euch gesagt? Ich bin ins Dorf zurückgekehrt und wollte meine Leier holen, die ich vergessen hatte. Ich hab die verpestete Luft aus höllischen Tiefen geatmet. Sogar die Römer mussten fliehen. Siehst du? Wir hätten nach Lutetia gehen sollen, wie es der Seher gesagt hat. Du dummes Wildschwein. Aber Minchen, bin ich nicht mehr dein Schnäuzelchen? Na schön. Es geht auch ohne Leier. Bewohner, die Luft wird frisch und rein. Spinnst du, Automatix? Komm aus dem Wasser raus! Lieber atme ich verpestete Luft, als mir das anzuhören. Warum singst du? Weil der Seher mir gesagt hat, dass meine Art zu singen in Zukunft Mode wird. Also übe ich schon mal. Unterdessen sind die Römer der verpesteten Luft des Dorfes erfolgreich entkommen und ins Lager Kleinbonum zurückgekehrt. Centurio Ausguss erholt sich von den Strapazen in seinem Zelt bei einem Kelch Wein. Jetzt geht's besser. Ich würde sogar sagen, alles geht gut. Dafür haben wir aber das Dorf aufgeben müssen, in dem wir waren. Ach was, mit Hilfe des Seers haben wir die Gallier verjagt. Das ist die Hauptsache. Also gut, dann wird er jetzt abgeführt. Nein! Aber die Vorschriften! Der Mann ist ein Hochstapler, wir haben keinen Grund, ihn einzusperren. Verzeihung, wenn ich um Entschuldigung bitte, aber ich verstehe nicht. Das ist völlig normal, deshalb bin ich ja auch Centurio. Und du nur Optio. Wegtreten! Zu Befehl! Und nun zu dir. Der Beweis ist also erbracht. Du bist ein Seher. Die Götter sind erzürnt über die Zweifler und haben ihr Dorf verflucht. Ja, ich muss zugeben. Ich müsste dich festnehmen lassen. Doch du kannst mir bei meiner Karriere von Nutzen sein. Mit deinem Rat und deinen Voraussagen könnte ich es weit bringen. Ja, vielleicht sogar bis zum Cäsar. Und ich werde nicht undankbar sein. Aber wehe, wenn du kein richtiger Seher bist, wenn du mich zum Narren hältst, dann geht's dir an den Kragen. Verstanden? Verstanden. Gut. Wegtreten. Verwirrt taumelt Lügfix aus dem Zelt des Centurios. Langsam weiß er selbst nicht mehr, was er ist. Ist er tatsächlich ein echter Seher geworden? Diese Frage beschäftigt auch den Optio des Lagers. Mit ein paar Würfeln will er sie nun endgültig klären. Hey du! Sag eine Zahl zwischen 1 und 12. Ja, 8. 7. Lügfix, hierher. Pass auf. Außer mir darf keiner wissen, dass du ein echter Seher bist. Da warst du eben zugeschickt. Selbst dieser Blödmann könnte Verdacht schöpfen. Ich fühle mich so müde. 7? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Kann ich euch helfen, Optio? Nein! Du verstehst noch weniger. Deshalb bin ich auch Optio und du nur Legionär. Idiot. Inzwischen haben sich die üblen Dämpfe aus dem Dorf der Gallier verflüchtigt. Und Miraculix, Asterix und Obelix setzen über zu ihren Freunden auf die kleine Insel vor der Küste. Miraculix, endlich, da bist du. Vielleicht kannst du den Zorn der Götter besänftigen, der auf unser armes Dorf gekommen ist. Unsinn. Ihr seid das Opfer eurer Leichtgläubigkeit geworden. Moment, ich war im Dorf. Ich habe die höllische Luft geatmet. Und ich habe die Römer gesehen. Die waren ganz grün. Beruhigt euch. Ich werde euch den Zorn der Götter jetzt vorführen. Obelix, macht den Topf da drüben leer. Kurze Zeit später brodelt über einem Feuer auf der kleinen Insel der neuartige Zaubertrank von Miraculix. Jetzt stellt euch alle da in den Wind. So. Nicht bewegen! Im Nu sind die Dorfbewohner eingehüllt von einer Wolke stinkender Gase. Vor Übelkeit entweicht ihren Gesichtern die Farbe. Beim Teutates, das ist ja nicht zum Aushalten. Genug beim Belenus, genug! Nur 2 Dorfbewohner in der grünen Gaswolke scheinen von der Übelkeit nicht betroffen zu sein. Majestix, der auf seinem Schild steht und die unverpestete Höhenluft genießt. Was habt ihr denn? Wenn du nicht so hoch über uns stehen würdest, Chef, dann wüsstest du's. Und Verleinix, der Fischhändler. Der Gestank scheint dir nicht viel auszumachen, Verleinix. Ach, weißt du, der mit seinen vergammelten Fischen. Oh, wessen Fische sind hier vergammelt? Da habt ihr den Zorn der Götter. Ein Gebräu in einem Kessel. Ich denke, du weißt, was du jetzt zu tun hast, Majestix. Ich glaube ja, Miraculix. Kinder, heute Nacht kehren wir in unser Dorf zurück. Als sich am nächsten Morgen die Sonne über Gallien erhebt, wird das uns wohlbekannte kleine gallische Dorf wieder von seinen rechtmäßigen Bewohnern in Besitz genommen. Ach, ist das gut, wieder zu Hause zu sein. Oh, es wäre besser gewesen, wir wären nach Lutetia gegangen, wie es der Seher gesagt hat. Aber wo er doch kein echter Seher ist. Weißt du das so genau? Ich habe mit der Frau von Methusalix gesprochen und mit Yellow Submarine. Und sie sind nicht davon überzeugt. Deshalb dachte ich, es wäre besser, wenn wir nach Lutetia gingen. Aber München! Miraculix! Die Frauen sind nicht davon überzeugt, dass er ein Hochstapler ist. Ha! Gewiss! Der Scharlatan hat ihnen nur Angenehmes prophezeit. Dass ihre Männer schön und intelligent würden zum Beispiel. Als ob ich es nötig hätte, schön und intelligent zu werden. Wie wär's, wenn wir dem Seher eine Überraschung bereiten? Asterix, ich bin stolz auf dich. Einem Seher eine Überraschung bereiten heißt, ihn als falschen Seher entlarven. Organisier du die Überraschung, Asterix. Ich gehe derweil den Zaubertrank brauen. Asterix ruft die Dorfbewohner zusammen und erklärt ihnen seinen Plan. Ein Überraschungsbesuch bei Lügfix. Also einverstanden? Wenn der Seher nicht vorhersieht, was ihn erwartet, dann seid ihr überzeugt, dass er kein echter Seher ist. Der Zaubertrank ist fertig. Auch für die Frauen? Gerade für die. Ich habe deinen berühmten Zaubertrank noch nie gekostet. Ja, nicht schlecht. Nur hätte ich etwas mehr Salz dazu gegeben. Und der wirkt tatsächlich? Versuch's. Gute Miene erprobt den Zaubertrank am Erstbesten, der ihr über den Weg läuft. Verleih nix. Ich bin gegen die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Auf ins Lager von Klein Bonum. Hoffen wir, dass die Götter nicht auf der Seite von Lügfix, dem Seher, sind. Während sich die Gallier auf den Weg machen, ahnt Lügfix im Römerlager Klein Bonum nicht das Geringste von dem Überraschungsbesuch, der ihm bevorsteht. Wie sollte er auch, wo er doch ganz von Centurio Ausguss in Beschlag genommen ist. Erzähl mir ein bisschen von meiner Zukunft, Seher. Aber ich habe euch doch schon alles erzählt. Die Götter werden euch beschützen, ihr werdet befördert werden und... Ich weiß. Doch erzähl mir, wie das sein wird, wenn ich erst Cäsar bin. Naja, du wirst ja mächtig sein und das Volk wird dich fürchten. Sehr gut. Und Kleopatra? Kleopatra? Wieso Kleopatra? Sag bloß, du hast noch nie was von Kleopatra gehört? Doch, doch, doch. Kleopatra wird Julius Cäsar schnell vergessen und sich unsterblich in dich verlieben. Na also. Und lädt sie mich auch auf ihr Schiff ein? Und gibt's da Tänzerinnen? Und setzt man mir raffinierte Speisen vor? Ja, ja, man wird dir kandierte Schweinsöhrchen servieren. Kandierte Schweinsöhrchen. Oh, Seher, du bist sagenhaft. Ahnungslos wie die Kinder gehen die Römer im Lager ihren täglichen Geschäften nach. Dabei liegen die Gallier im Gebüsch vor den Toren des Lagers bereits auf der Lauer. Wartet hier auf uns, aber macht keinen Lärm. Obelix und ich nehmen uns die Wachen vor. In Ordnung. Hey, Römer! Hm? Psst. Wieso psst? Das ist eine Überraschung. Ja. Aber das ist doch keine Überraschung. Du, Asterix, der hat gesagt, das sei keine Überraschung. Glaubst du dir sehr, hat sie gewarnt? Jetzt mach's nicht kompliziert. Sag den anderen, sie können rein. Die Dorfbewohner lassen sich nicht lange bitten. Mit Gebrüll stürmen sie ins Römerlager. Und du hast mich nicht gewarnt? Aber das konnte ich nicht voraussehen. Überlass den mir. So, du kannst nicht voraussehen. Lutetia und Schnäuzelchen als Teilhaber meines Bruders, das war also nichts als Humbug. Aber... Das war mein Minchen. Zum Angriff! Oh, nicht her! Die Überraschung ist gelungen. Damit sich der Weg vom Dorf auch wirklich lohnt, bedenken unsere Gallier die römischen Legionäre mit ein paar zusätzlichen Hieben. Insbesondere der Charme der gallischen Damenwelt beeindruckt die Römer. Komm her, du! Aua! Frauen sind im Lager nicht erlaubt! Aua! Nach kurzer Zeit ist die Überraschungsparty im Römerlager vorüber. Wir können nach Hause gehen. Ich glaube, unsere kleine Demonstration war ein Erfolg. Du hattest recht, Asterix. Der falsche Seher hat unsere Leichtgläubigkeit ausgenutzt. Das soll nicht wieder vorkommen. Zufrieden kehren die Gallier zurück in ihr Dorf. Dort allerdings erwarten sie zwei Fremde. Ein edel gekleideter Römer mit seinem persönlichen Wachmann auf einer prachtvollen römischen Pferdekutsche. Majestix ist darüber sehr ungehalten. Ihm treiben sich in letzter Zeit eindeutig zu viele Römer in seinem Dorf herum. Wer bist du, Römer? Was machst du in meinem Dorf? Ja, ich bin Sonderbotschafter von Julius Cäsar. Ja, ja, schon gut. Für heute habe ich genug von den Römern. Werft sie raus, die zwei. Auf die übliche, charmante gallische Art werden die beiden Römer aus dem Dorf komplimentiert. Unterdessen haben im Römerlager Kleinbonum die Aufräumarbeiten begonnen. Centurio Ausguss ist wenig erfreut über sein verwüstetes Lager. Und noch weniger erfreut ist er über die mangelhaften seherischen Qualitäten von Lügfix. So, du konntest es nicht voraussagen. So, du bist kein echter Seher. So, du hast mich zum Narren gehalten. Aber ich... Stören wir? Wer seid ihr? Claudius Handkuss, Sonderbotschafter von Julius Cäsar. Der bin ich. Centurio, du hattest die Botschaft nach Rom bringen lassen, dass ganz Gallien besetzt sei. Ganz? Ganz? Der Bote! Den hatte ich vergessen. Nun, Julius Cäsar hat mich beauftragt, deine Angaben zu überprüfen. Ich soll nachsehen, ob du diese widerspenstigen Gallier wirklich besiegt hast. Bei Jupiter haben dies uns aber gezeigt, deine Besiegten. Das ist nicht meine Schuld. Dieser falsche Seher da. Kein Wort mehr. Du bist degradiert. Du bist nicht mehr Centurio, du bist nur noch Legionär und ich bin auch viel zu anständig. Aber... So, ich werde befördert. Ja? Optio! Nimm diesen Hochstapler fest! Wenn's kein Seher ist, sehe ich auch keinen Grund, ihn festzunehmen. Aber natürlich ist es ein Seher, wenn ich's dir sage. Ein wirklich großer gallischer Seher, der von den Göttern beschützt wird und... Ein Legionär hat mir gar nichts zu befehlen. Du wirst das Lager wieder auf Vordermann bringen, ganz allein. Und wehe dir, wenn ich nur das Geringste höre. Wie sprichst du überhaupt mit einem Vorgesetzten? Und was geschieht mit mir? Raus! Zivilisten haben im Lager nichts zu suchen. Lügfix nutzt seine Chance und flieht so schnell es nur geht in die Freiheit. Ich weiß nicht, was mir die Zukunft bringen wird. Doch mit dem Beruf des Seers bin ich fertig. Und wenn ich meine Meinung eines Tages ändern sollte, soll mir Taranis den Himmel auf den Kopf fallen lassen. Doch der Zorn des Taranis ist nur von kurzer Dauer. Und bald lässt Teutates wieder die Sonne scheinen auf das friedliche kleine Dorf, in dem nicht alle glücklich darüber sind, dass die Prophezeiungen von Lügfix nicht eintreffen werden. Hör mal, Obelix, ich weiß zwar nicht, was dir der Seher gesagt hat, aber ich kann dir sagen, dass du bald sehr glücklich sein wirst. Du bist doch kein Seher, Asterix. Nein? Hatte ich dir nicht gesagt, dass wir in unserem Dorf wieder ein Fest feiern würden? Na bitte, heute Abend gibt's eins. Richtig. Das hattest du vorher gesagt. Gibt's da auch Wildschweine? Jede Menge. Man sieht sie schon von hier aus. Nicht wahr, gute Mine? Ja, ja. Du, Asterix? Natürlich glaube ich nicht an all den Blödsinn, aber glaubst du, dass wir eines Tages nach Lutetia gehen mit Schneu... mit Majestix? Unbelehrbar. Sie sind einfach unbelehrbar, Asterix. Doch als der Abend kommt, ist das alles vergessen. Unter den Sternen und unter dem Schutz von Teutates, dem Stammesgott, von Rusmerta, der Göttin der Vorsehung, und Kernunos, dem Gott der Natur, genießen die Gallier in froher Runde die Gegenwart und denken nicht mehr an die Zukunft.